hart sind die Fronten geklärt. Dein Beef mit uns zu riskieren, ist mich zu fronten schwer. Jede Zwiebelentdeckung hört, was für Bomben ich wär. Ihr macht auf Big Pimpin', doch eure Konten sind leer. Los, turn it up, ich bin eine Legende, Alter. Dein Girl ist mehr Flaschen in ihr Loch als ein Getränkehalter. Das ist der Sound, an dem jeder scheitert. History in the making, so wie J.R. Writer. Ich bleib auf dem Teppich, solang's ein roter ist. Eine Klick, live in la vida loca shit. Ich mach euch klar, dass für euch ab jetzt Game Over ist. Wir machen Hits, während ihr alles stoned auf eurem Sofa sitzt. Das sind Songs, die alle Spacks fortjagen. Was ihr macht, interessiert keinen wie Randsportarten. Alles, was zählt, ist Mucke von uns selbst und Geld. Lass dir schaffen, dass sich dein ganzes Umfeld umfällt. Du willst Rapper sein, dann schreib so wie wir. Du willst Setter sein am Mic, so wie wir. So wie wir von diesem Scheiß profitieren. Mach den Scheiß so wie wir, Nummer 1 so wie wir. Du willst Rapper sein, dann schreib so wie wir. Du willst Setter sein am Mic, so wie wir. So wie wir von diesem Scheiß profitieren. Mach den Scheiß so wie wir, Nummer 1 so wie wir. Du sollst aufhören zu reden, anfangen zu saufen. Ich komm der Sohn Gottes, brauch du kannst anfangen zu glauben. Wenn deine Depression anfängt ganz lange zu dauern, kannst du einfach an meinen Schwanz lang und saugen. Oh, das ist kein Witz, Baby, das ist eine Klick. Baby, das ist was es gibt, Bitch. Das ist was es gibt, Baby. Egal was sie redet, ich geh den Weg mit EC, Spit, ETC, Bitch. Ich geb kein Fick mehr, no. Es ist nicht mehr so, wie es damals war, weil ich kipp mehr. Ja, ich hör mich gern selbst reden, ja, du darfst mir Geld geben. Ich geb den Ton an, so wie ein Fett, Webel, ihr Vögel. Das sind 16 Zeilen, die dir auf direktem Weg zeigen. Deine Lines sind nur Tags gegen meine. Und deine Dogs sind nur Cats gegen meine. Vielleicht sagt dir ja dieses Brett, was ich meine. Du willst Rapper sein, dann schreib so wie wir. Du willst Setter sein am Mic, so wie wir. So wie wir von diesem Scheiß profitieren. Mach den Scheiß so wie wir, Nummer 1 so wie wir. Du willst Rapper sein, dann schreib so wie wir. Du willst Setter sein am Mic, so wie wir. So wie wir von diesem Scheiß profitieren. Mach den Scheiß so wie wir, Nummer 1 so wie wir. Du willst noch ein wie mich, kennst du, ich kenn keinen. Ich kenn keinen wie mich, man, you und am I. Was als chillen, guck, ich bin immer auf Standby. Deutscher Rap ist über Stier, bring das mal einem Fan bei. Das ist meine Fanmeile. Guck, wie sie den Sound feiern. Für euch heißt Probleme, ihr seid feminin und braucht Eier. Das ist mein Leben, dein Business braucht Freier. Diese Welt ist scheiße, guck, ich schenk ein und sauf weiter. Trink weiter, Ex runter, ich halte es echt. Rap ist Glaubenssache, Homie, das hier ist das Rap unser. Hörst du wie der Trackboy? Bei sowas läuft der Sekt runter. Partner schreibt die Frau mit Jackie auf meine Rechnung. Ich bin normal drauf, guck, ich schreibe Tag ein, Tag aus, Part auf, die sonst nur ein Star braucht. Die ein Star kauft, wenn er ein Part braucht. Hierfür holt dir jeder dein Maybach aus dem Parkhaus. Du willst Rapper sein, dann schreib so wie wir. Du willst Setter sein am Mic, so wie wir. So wie wir von diesem Scheiß profitieren. Mach den Scheiß so wie wir, Nummer 1 so wie wir. Du willst Rapper sein, dann schreib so wie wir. Du willst Setter sein am Mic, so wie wir. So wie wir von diesem Scheiß profitieren. Mach den Scheiß so wie wir, Nummer 1 so wie wir. Yeah.